Der Greis aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Greis. Von einem Greise will ich singen, der 90 Jahr die Welt gesehen. Und wird mir jetzt kein Lied gelingen, so wird es ewig nicht geschehen. Von einem Greise will ich dichten und melden, was durch ihn geschah. Und singen, was ich in Geschichten von ihm, von diesem Greise sah. Singt, Dichter, mit entbranntem Triebe, singt euch berühmt an Lieb und Wein, ich lass euch allen Wein und Liebe, der Greis nur soll mein Loblied sein. Singt von Beschützern ganzer Staaten, verewigt euch und ihre Mühe, ich singe nicht von Heldentaten, der Greis sei meine Poesie. O Ruhm, dring in der Nachwelt Ohren, du Ruhm, den sich mein Greis erwarb. Hört, Zeiten, hört's, er ward geboren, er lebte, nahm ein Weib und starb. Ende von Der Greis, aufgenommen von Sonja.